Ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK gab am 25. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ab. Mit den originellen Kampfmethoden des Genossen Kim Il-sung, hervorragenden Militärstrategen und stets siegreichen eisernen Heerführers und unter seiner weisen Führung gewann die Demokratische Volksrepublik Korea die Auseinandersetzung zwischen dem Gewehr und Atomwaffe in den 1950er Jahren und ging als Sieger im Krieg gegen die USA hervor. Unter der Songun-Führung von Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un ist sie zu einer unbesiegbaren Atom- und Militärmacht entwickelt worden und triumphiert von Jahrhundert zu Jahrhundert in der totalen Konfrontation mit den USA. Vom erbitterten Vaterländischen Befreiungskrieg in den 1950er Jahren ist die Zeit weit vergangen, aber es gibt dabei etwas, was sich gar nicht verändert hat. Das sind die Ambitionen der USA auf die Eroberung Koreas. Anstatt aus der schweren politischen und militärischen Niederlage im vergangenen Koreakrieg eine Lehre zu ziehen, sind die USA immer noch besessen von Streben nach der Erdrosselung der DEVRK und nach der Herrschaft über Asien und die Welt und verüben ununterbrochen auf der koreanischen Halbinsel Aufrüstung, Kriegsübungen und militärische Provokationen. Sie haben systematisch das Waffenstillstandsabkommen unwiderruflich gebrochen, umfangreiche Kernwaffen in Südkorea aufgestellt und die nukleare Drohung gegenüber der DEVRK immer verstärkt, wodurch das ganze Korea in den weltweit gefährlichsten Ort verwandelt wurde, wo jederzeit ein Thermonuklearkrieg ausbrechen kann. Obwohl die Völkergemeinschaft die aggressiven Kriegsübungen verurteilen, die die Lage auf der koreanischen Halbinsel an den Rand eines Krieges treiben und Besorgnis darüber zeigen, haben die USA vor, im kommenden August zusammen mit den südkoreanischen Marionetten erneut die gemeinsame Militärübung Ulji Freedom Guardian gegen die DEVRK abzuhalten. Heute verfügt die DEVRK über die starke Kraft, mit der sie gegen die USA den Krieg jeder Art führen kann, die diese wollen. Die Republik ist in voller Bereitschaft, die Verletzung ihrer Souveränität durch die feindseligen Kräfte und deren Provokationen mit entschiedener, unvorstellbarer Härte zu durchkreuzen. Wenn die USA die strategische Stellung der DEVRK und die Tendenz der Zeit ignorieren und sich zur Entfesselung eines zweiten Koreakrieges entschließen, werden sie einen endgültigen Untergang erleben und nicht einmal die Chance haben, die Kapitulation zu unterschreiben.